Kapitel 19 Ertragen von Unrecht und Wer sich wahrhaft als geduldig erweist. Erstens. Mach nicht so viel Wesens von deinem Leiden. Andere haben mehr gelitten. Der kluge Mensch klagt nicht. Der Herr. Mein Sohn, was redest du da? Höre auf zu klagen und bedenke einmal, was ich und andere Heilige gelitten haben. Noch hast du nicht bis aufs Blut widerstanden. Hebräer 12.4 Deine Leiden sind gering. Sie können den Vergleich nicht aushalten mit denen, die so viel ausgestanden haben, so stark versucht, so schwer bedrängt, so vielfach geprüft und erprobt wurden. Denke also an die schweren Leiden der anderen. Es ist schon notwendig. Dann wirst du deine so kleine Bürde leichter tragen. Erscheint sie dir aber nicht so leicht, so untersuche einmal, ob nicht etwa deine Ungeduld dahinter steckt. Möge nun deine Leiden klein oder groß sein, suche alles in Geduld zu ertragen. Je besser du dich zum Leiden bereitest, umso klüger handelst du, und umso größer wird dein Verdienst sein. Du wirst auch leichter damit fertig, wenn du dich zielbewusst, praktisch und eifrig auf das Ziel einstellst. Zweitens. Denke nicht an die Menschen, die dir wehe tun, sondern an Gott, der deine Geduld krönen wird. Sage nicht, ich kann das von einem solchen Menschen nicht ertragen. Ich brauche mir derartige Dinge nicht bieten zu lassen. Er hat mich schwer geschädigt und wirft mir Dinge vor, an die ich nie gedacht hatte. Von einem anderen will ich es mir gern gefallen lassen, soweit es mir tragbar erscheint. Wer so denkt, ist ein Tor. Er beachtet nicht, welche Werte in der Geduld liegen und übersieht den, der sie einmal krönen wird. Ihm stehen fast nur die Menschen vor Augen, die ihn beleidigt haben. Der hat nicht die wahre Geduld, der nur so viel leiden will, wie ihn gut dünkt, und nur von dem, der ihm dafür passt. Der wahre Dulder sieht nicht darauf, von wem ihm zugesetzt wird, ob von einem Vorgesetzten oder einem Gleichgestellten oder einem Untergebenen oder von einem guten und heiligen Menschen oder von einem gemeinen und nichtswürdigen. Das Üble, das die geschöpfliche Welt ihm zufügt, nimmt er unterschiedslos und restlos mit Dank aus Gottes Hand an, ganz gleich, ob er heftig bedrängt wird und ob es sich oft wiederholt. Er sieht eben den ungeheuren Gewinn. Denn nichts, was für Gott gelitten wird, sei es auch noch so klein, bleibt bei Gott ohne Verdienst. Drittens. Kämpfe und bete um die Krone der Geduld. Sei also gerüstet zum Kampfe, wenn du den Sieg erringen willst. Ohne Kampf kannst du die Krone der Geduld nicht gewinnen. Wer nicht leiden will, weist die Krone zurück. Begehrst du aber gekrönt zu werden, dann kämpfe mutig und halte geduldig aus. Ohne Mühe keine Ruhe, ohne Kampf kein Sieg. Der Knecht. Herr, deine Gnade mache mir möglich, was meiner Natur unmöglich erscheint. Du weißt, dass ich nur wenig leiden kann und schon bei geringen Schwierigkeiten schnell außer Fassung gerate. Möge mir alles Leid und Weh um deines Namens willen lieb und teuer sein, denn für dich leiden und geplagt werden wirkt auf meine Seele wie heilende Arznei.